Erster Wein macht Menschen zu Spöttern und starke Getränke zu Lärmern. Niemand, der davon betrunken ist, ist weise. Zweiter, die Furcht vor einem König ist wie das Brüllen eines jungen Löwen. Wer ihn wütend macht, riskiert sein Leben. Dritter, es ist eine Ehre für einen Menschen, Streit zu vermeiden, aber ein Narr sucht immer Streit. Vierter, der Faule pflügt im Herbst nicht, wenn er dann zur Erntezeit etwas erwartet, findet er nichts. Fünfter, die Gedanken eines Menschen sind wie tiefes Wasser, aber ein kluger Mensch kann sie verstehen. Sechster, viele Menschen sagen, dass sie freundlich sind, aber einen wirklich treuen Freund zu finden, ist schwer. Siebter, ein gerechter Mensch, der ehrlich und aufrichtig lebt, sorgt dafür, dass es seinen Kindern nach ihm gut geht. Achter, ein König, der als Richter handelt, erkennt und entfernt alles Böse mit seinen Augen. Neunter, wer kann sagen, ich habe mein Herz rein gehalten und bin frei von Sünde? Zehnter, falsche Gewichte und Maße sind Jahwe verhasst. Elfter, schon ein Kind zeigt durch sein Verhalten, ob seine Taten rein und ehrlich sind. Zwölfter, das Ohr, das hört, und das Auge, das sieht, Jahwe hat sie beide geschaffen. Dreizehnten, schlafe nicht zu viel, damit du nicht arm wirst, sei wachsam, dann wirst du genug zu essen haben. Vierzehnter, schlecht, schlecht, sagt der Käufer, aber wenn er weggeht, prahlt er mit seinem Kauf. Fünfzehnter, es gibt Gold und viele Korallen, aber kluge Worte sind wertvoller als Schmuck. Sechzehnter, nimm ihm sein Gewand weg, denn er hat für einen Fremden gebürgt, verlange eine Sicherheit von ihm, weil er für Unbekannte einsteht. Siebzehntes, Brot, das man durch Betrug bekommt, schmeckt zuerst süß, aber später fühlt es sich an, als hätte man Kieselsteine im Mund. Achtzehnte, Pläne sind erfolgreich, wenn man guten Rat hat, und Kriege soll man nur mit kluger Führung beginnen. Neunzehnter, wer Geheimnisse verrät, verbreitet Gerüchte, deshalb halte dich fern von Leuten, die viel reden. Zwanzigster, wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen Leben endet in tiefer Dunkelheit. 21. Ein Erbe, das schnell und gierig erworben wurde, wird am Ende keinen Segen bringen. 22. Sag nicht, ich will mich rächen. Warte auf Jahwe, dann wird er dir helfen. 23. Falsche Gewichte sind Jahwe verhasst, und eine falsche Waage ist schlecht. 24. Jahwe bestimmt die Schritte eines Menschen, wie kann der Mensch dann seinen eigenen Weg verstehen? 25. Es ist eine Falle für den Menschen, unüberlegt etwas Gott zu weihen und erst nach dem Versprechen darüber nachzudenken. 26. Ein weiser König erkennt und bestraft die Bösen und lässt sie dann hart bestrafen. 27. Der Geist des Menschen ist wie eine Lampe von Jahwe, die alle inneren Teile des Körpers erforscht. 28. Liebe und Treue schützen den König, und durch Liebe bleibt sein Thron bestehen. 29. Die Stärke ist der Stolz junger Männer, und graues Haar ist die Ehre alter Menschen. 30. Harte Schläge reinigen den Bösewicht, und Schläge, die tief in den Körper gehen, können ihn ändern.